Immer groß und nie allein. Wie eine Vorsilbe soll mega sein. Mega cool. Mega geil. Mega stark. Mega Sound. Mega Herz. Mega Byte. Das ist mega krass und macht mega Spaß.